Als Brünnhilde am Hofe der Giebichungen Siegfried an der Seite einer anderen Frau sah, war ihr Schmerz über alle Maßen. In seiner Verblendung schwur Siegfried seinen Eid darauf, dass er Brünnhilde nie berührt hatte, während Brünnhilde ihn als ihren rechtmäßigen Gatten erklärte. Von da an stand Brünnhildes Sinn nur noch auf Rache, was mit Hagens Plänen perfekt einherging. Gemeinsam mit Gunther, der sich durch Siegfried in seiner Ehre verletzt sah, beschlossen sie die Ermordung Siegfrieds. Der Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Arem. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Episode 16. Die Wiedergutmachung. Am Rhein. Die drei Rheintöchter tauchen aus den Fluten auf. Herrlich ist es im Sonnenschein hier oben. In der Tiefe herrscht dagegen dunkelste Nacht. Wie strahlend hell es dort unten einst war, als noch das Gold wie ein Stern aus der Tiefe dort schimmerte. Ist das Siegfrieds Horn? Möge er es sein. Er kann uns das Gold zurückbringen. Er kommt näher. Los, ins Wasser. Ach. Wo bin ich hier nur hingeraten? Was brummst du da vor dich hin? Irgendwie scheine ich mich verlaufen zu haben. War hinter einem Bären her, doch nun... Was gibst du uns, wenn wir dir zu den Bären verhelfen? Ich habe noch nichts erbeutet. Was könnte ich euch geben? Den goldenen Ring an deiner Hand. Den gib uns. Für diesen Ring erschlug ich einen Drachen. Jetzt dafür nur einen Bären zu bekommen, scheint mir ein schlechter Tausch zu sein. Was? So geizig bist du? Frauen gegenüber solltest du großzügiger sein. Wenn ich ihn euch überließe, würde mir meine Frau das übel nehmen. Oh je, du Armer. Kriegst du Prügel von ihr? Ja. Ja, macht euch nur lustig über mich. Ihr könnt noch so viel betteln, den Ring kriegt ihr nicht. So ein schöner Held. Und so stark und so begehrenswert. Ja, wie schade, dass er so geizig ist. Hey! Hey! Wo seid ihr? Komm zurück! Behalten nur den Ring, bis du von dem Fluch erfährst, der auf ihm liegt. Dann wirst du ihn uns gerne zurückgeben. Dann sagt mir, was ihr wisst. Siegfried! Siegfried, es steht schlecht um dich. Was? Der Ring ist ein Unglück. Der ihn vor langer Zeit geschmiedet und sodann verlor, verfluchte ihn. Jeder, der ihn trägt, muss sterben. So wie du den Drachen erschlugst, so wirst auch du erschlagen werden. Und zwar heute noch, das prophezeien wir dir. Also, gib uns den Ring zurück, damit wir ihn dem Rhein zurückgeben. Sein Wasser allein kann den Ring von dem tödlichen Fluch befreien. Ihr Wasserwesen, hört auf! Ich traute schon euren Schmeicheleien nicht, aber noch weniger schrecken mich eure Drohungen. Siegfried! Glaub uns, wir sagen die Wahrheit. Befreie dich von dem Fluch. Mein Schwert hat einen Drachen gefällt und einen heiligen Speer zertrümmert. Es wird auch diesen Fluch zerschlagen. Kommt, Schwestern, es hat keinen Sinn. Lasst uns von hier verschwinden. Der Dummkopf glaubt sich stark und weise und ist dabei nichts weiter als ein Spielball, in den Händen des Schicksals. Eide schwor er und missachtete sie. Warnungen hörte er und folgte ihnen nicht. Die Liebe einer Frau gewann er und hat sie doch verworfen. Aber den Ring, der sein Untergang ist, den Ring will er behalten. Leb wohl, Siegfried. Immer das gleiche Frauengeschwätz. Erst schmeicheln sie einem und dann drohen sie dir. Und wenn man sich dem widersetzt, verfluchen sie dich. Hier! Hier bin ich! Haben wir dich endlich aufgespürt? Komm zu mir herab! Hier ist es frisch und kühl. Hier rasten wir. Leg die Beute hier hin, Gunther. Und hol die Trinkhörner aus. Nun, Siegfried, was hast du denn erbeutet? Ich kam vom Weg ab und stieß hier am Fluss auf ein paar Wassertiere. Aber anstatt sie zu jagen, was wohl das Beste gewesen wäre, prophezeiten sie mir, dass ich noch heute erschlagen werden würde. Was? Du verstehst die Sprache der Wassertiere? Mir kam zu Ohren, dass du auch die Sprache der Vögel verstehen kannst. Ja, von einem Waldvogel im Besonderen. Aber schon lange achte ich nicht mehr auf seine Einflüsterungen. Und doch, einst verstandest du sie? Ja, einst. Aber es scheint schon lange her zu sein. Gunther, mein Bruder, trink doch aus meinem Horn. Lass mich allein, du überfroher Held. Macht ihm Brunhilde noch Probleme? Verstünde er sie nur halb so gut wie du einst den Waldvogel. Hier, Siegfried, trink aus meinem Horn. Ich würzte es mit einem Kraut, das dir die Erinnerung zurückbringen wird. Dass ich den Drachen erschlug, das wisst ihr. Auf des Waldvogels Anweisung hin brachte ich Helm und Ring an mich. Dann half mir seine Hellsicht, dem Hinterhalt von Mime zu entkommen, und schließlich sprach es: Um dein Glück voll zu machen, weise ich dir den Weg zu der herrlichsten Frau auf Erden, die nur darauf wartet, von dir erweckt zu werden. Brünnhilde. Brünnhilde? Und du folgtest seinem Rat? Ohne Zögern machte ich mich auf den Weg. Ich erreichte den Felsen, durchschritt ohne Schwierigkeiten den Feuerkreis, der sie umgab, und fand zum Lohn das wunderbare Weib, wie es das Vöglein vorhergesagt hatte. Das wunderbare Weib? Ich löste ihr die Rüstung und den Helm und erweckte sie mit einem Kuss auf ihre Lippen. Oh, nämlich die Schönste mit ihrem Körper umschlang. Was höre ich da? Was sagst du da? Da, hinter dir, ist ja der Vogel wieder. Verstehst du ihn nun? Mir jedenfalls. Hank, was hast du gemacht? Mein Eid rächt sich. Brünnhilde. Geliebte, was ist mit dir? Warum schläfst du wieder? Tu dein Auge auf. Ich bin noch da. Siegfried, dein Erwecker. Ich küsse dich wach. Und schon springt mir voller Ungeduld deine Lust entgegen. Ah. Dein Auge, wie hell und klar. Ah, dein Atem, wie warm und süß. Einmal noch. Dann will ich darin vergehen. Brünnhilde. Will er es einhauen? Nein. Noch gehört er nicht heim. Was für eine helle Mondnacht. Und wie dunkel sind dagegen meine Träume. Wild hörte ich ein Pferd wiehern. Dann weckte mich das schreckliche Lachen von Brünnhilde. Ist sie es, die da zum Rheinufer schreitet? Ist das ein Horn? Zurück. Auf, Gudrune. Begrüße Siegfried, der starke Held ist heimgekommen. Was ist geschehen, Hagen? Warum höre ich sein Horn nicht? Der bleiche Held, jetzt hat er ausgeblasen. Aus ist mit Jagen, Kämpfen und den Frauen hinterhersteigen. Sie selbst. Was bringen die Männer da? Siegfried, deinen toten Mann. Einem wilden Eber wurde er zum Opfer. Siegfried! Gudrun, Schwester, beruhige dich. Fort mit dir, du Mörder meines Mannes! Männer, helft mir! Sie haben Siegfried erschlagen! Klag mich nicht an, Gudrune! Hagen ist der Schuldige! Er war der verfluchte Eber, der diesen Helden hier zerfleischt hat! Bist du mir böse deshalb? Sei verflucht, Hagen! Na denn, es ist wahr! Ich, Hagen, habe Siegfried erschlagen! Auf meinen Speer hat er einen Meineid geschworen. Mit meinem Speer habe ich die Strafe vollstreckt. Das ist nur recht und billig. Mehr noch, mir steht der Ring als Beute zu. Zurück! Der Ring gehört mir! Vor aller Welt, ich fordere den Ring! Wage nicht, Gudrunes rechtmäßiges Erbe anzufassen! Mir allein gehört der Ring! Fordert Alberichs Diener. Her mit dem Ring! Halt! Da steht ihr, starr vor Schrecken und schweigt, ihr, die ihr euch alle schuldig gemacht habt. Ich komme, um mit euch allen abzurechnen. Brünnhilde, furchtbare Frau, fort mit dir! Du hast die Männer gegen Siegfried aufgehetzt. Seit du dieses Haus betreten hast, ist ihm Unheil beschert. Schweig! Gudrune, schweig! Er hat dir als Lebender nicht gehört und er gehört dir auch nicht als Toter. Einzig und allein ich bin Siegfrieds Gemahlin und einzig und allein mir hat er Treue geschworen. Verflucht seist du, Hagen. Du hast mir zum Zaubertrank geraten. Glasklar sehe ich's jetzt. Brünnhilde war ihm angetraut und sie war es, die er durch den Trank vergaß. Männer und Frauen, hört meinen Befehl! Schichtet Holzscheite am Ufer des Rheins! Macht ein Feuer daraus hoch und hell! Ich will den Leichnam dort verbrennen! Zusammen mit ihm will ich mich in die Feuersbrunst stürzen und damit das Schicksal meines Liebsten teilen. Kommt her! Tun wir, was Brünnhilde uns aufträgt. Lasst uns Siegfrieds Leichnam auf den Scheiterhaufen tragen. Schaut! Brünnhilde folgt ihm, das Pferd Grane am Zügel haltend. Und Hagen? Drüben steht er und beobachtet lauernd die Szene. Wie Sonne war mir sein Anblick. Fester als er schwor niemand einen Eid. Wahrhaftiger als er liebte niemand. Doch. Alle Eide, Verträge und selbst die wahrhaftigste Liebe hat keiner so sehr verraten wie er. Wie konnte es dazu kommen? Ihr Götter da oben, schaut auf mein Leid und erkennt, wie schuldig ihr euch gemacht habt. Wotan allen voran. Siegfried war dein Werkzeug. Er sollte für dich den Ring erobern. Er, der Unwissende, hat damit den Fluch auf sich gezogen. Und erst durch seinen unwillentlichen Verrat an mir hab ich verstanden, was ich zu tun habe. Was tut sie? Sie zieht den Ring von Siegfrieds Finger und betrachtet ihn. Mein rechtmäßiges Erbe nehme ich nun an mich. Verfluchter, furchtbarer Ring. Ich nehme dich an mich nur, um dich weiterzugeben. Ihr weisen Schwestern in der Tiefe des Rheins. Ihr sollt zurückbekommen, was euch gehört. Das Feuer, das mich verbrennt, wird auch den Ring von seinem Fluch befreien. Und dann werden eure Wasser ihn in die Tiefe spülen, dorthin, wo er war. Und von nun an wieder sein wird. Mit dieser brennenden Fackel entzünde ich meinen Scheiterhaufen und werfe sie zugleich auf Walhalls prangende Burg. Ach. Nun habt ihr Götter endlich eure Ruhe. Gran, mein Pferd, weißt du, wohin ich dich jetzt führen werde? Dort im Feuer liegt Siegfried, dein Herr und mein Liebster. Ihm wollen wir folgen, du und ich. Wirst du deshalb so freudig? Lockt dich das Feuer ebenso wie mich? Ein Feuer, wie noch nie, brennt in meinem Herzen. Ja, im Tode vereint zu sein mit Siegfried. Auf immer und ewig. Zurück mit dir! Der Ring ist mein! Niemals! Hey, jaho! Grane, grüß deinen Herrn! Siegfried, ich komme zu dir. Endlich voran. Da. Das Feuer prasselt hoch auf. Es droht uns alle zu verschlingen. Nur Hagen weicht nicht zurück. Was ist das? Der Rhein schwillt über seine Ufer und wälzt seine Flut über die Brandstätte. Und da, auf den Wellen, sind auch die Rheintöchter. Zurück mit euch! Der Ring! Der Ring! Nein! Ja! Nein! Er stürzt sich in die Flut, der Wahnsinnige! Zwei der Mädchen umschlingen seinen Hals mit ihren Armen. Und ziehen ihn mit sich in die Tiefe. Der Dritte aber hält jubelnd den gewonnenen Ring in die Höhe. Hier halt ich ihn. Schaut, dort oben. Durch die Wolkenschicht am Himmel bricht ein wachsender Feuerschein. Das sind die Mauern von Walhall. Die Lichterloh in Feuer stehen. Die Burg vergeht und mit ihr die Götter, die diesen Augenblick erwartet haben. Schaut, wie die Dinge ihre Farbigkeit zurückgewinnen. Und die Fluten des Rheins sich wieder beruhigen. Der Fluch ist vergangen und die Welt ist erlöst. Thank you.